jüngrer Liebe Lust mir fappig, verlangte nach Macht mein Mut. Von jeher Wünsche wütend gejagt, gewann ich mir die Welt. Unwissend trugvoll, Untreue übt ich, ahnt durch Verträge, was unheilbar. Listig verlockte mich Loge, ihr schweifet nun verschwand. Von der Liebe doch mocht ich nicht lassen, in der Macht verlangt ich nach Minde. In Nacht gebar der Wangen Ibel und alberlich brach ihre Bund. Er fluchte der Lieb und gewann durch den Fluch des reines glänzendes Gold und mit ihm maßlose Macht. Den Ring, den er schuf, entriss ich ihm listig, doch nicht dem Rhein gab ich ihn zurück. Mit ihm bezahlt ich Walhas Zinnen, ihr Blut, die Riesen ihr Orten, aus der ich der Welt ungebot. Die alles weiß, was einsten war, ihr da, die heilig weiseste Walla, riet mir ab von dem Ring, wandte vor ewigem Ende. Von dem Ende wollt ich mehr noch wissen, doch schweigend entschwand mir das Weib. Da verlor ich den leichten Mut, zu wissen begehrt es den Gott. In den Schoß der Welt schwang ich mich hinab, mit Liebeszauber zwang ich die Wala, stürde des Wissens stolz, was sie reden um mir stand. Und empfing ich von ihr, doch empfing sie ein Pfand. Ihr weltweisestes Weib gebar mir Schwester, zog ich dich auf, durch euch wahrführen wollt ich wenden, was mir die Wahl zu fürchten schuf. Ein schmähliches Ende der Ewigen, das stark zum Streit ins Fände der Feind, hieß ich euch Helden mir schaffen, die herrlich wir sonst in Gesetzen hielten, die Männer, denen den Mut mir gewährt, durch trübe Verträge, trügende Bande, zu blindem Gehorsam wir uns gebunden. Dies sollte zum Sturm und Streit ihre Staffeln, ihre Kraft reizen, zu rauhem Krieg, was Hühnerkämpfer scharren. Ich sammle ihn bald als Saal. Alberichs Heer droht uns das Ende. Mit neidischem Grimm grollt mir der Nibelung, doch scheu ich nun nicht seine nächtigen Scharen, meine Helden schiffen mir Sieg. Wo wenn je den Ring zurück mir gewönne, dann wäre Walhall verloren. Der Liebe Fluch dachte, ihr allein nützte neidisch des Ringes Ruhme zu aller edlen endlosen Schmach. Der Helden Mut entwendet ja mir, die Kühnen selber zwängen zum Kampf, mit ihrer Kraft begrägte er mich. Sorgen zahn ich nun selbst, den Ring dem Feind zu entreißen. Denen ich einst mit verfluchtem Gold den Fleiß vergalt, verwütet den Hott, um den er dem Bruder gefällt. Ihn müsst ich den Reif entringen, den selbst als Zoll ich ihm zahlte. Doch mit dem ich vertrug, ihn darf ich nicht treffen, achtlos vor ihm erlege mein Mut. Verträge ich, den Verträgen bin ich nun Knecht. Nur einer könnte, was ich nicht darf, ein Held, dem helfet, wie ich mich ein. Ohne Geheiß, aus eigner Not, mit der eigenen Wehr, schliefe die Tat, die ich scheuen muss, die nie mein Rat ihm riet, wünscht sie auch einzig ein Wunsch. Ihr Tegende Wort würde mich fechten, freundlichen Feind, wie fände ich ihn? Wie schief ich den Feigen, den nie ich schirme, der im eigenen Trotze der trauteste mir? Wie macht ich den anderen nicht mehr ich, woraus ich gibt, was ich nun will? Unendlicher Tod, grässlicher Schmerz, allem, was ich erwirte, das andere, das ich ersehne, das andere erseh ich nie, wenn selbstlos der Freie sich schaffen. Hechte, erklärt ich mir nur. Der König ihn auf, gegen der Götter Rache, schützt ihn nun einzig das Schwert, das eines Gottes Gunst ihm beschied. Wie wollt ich listig selbst mich belügen? So leichter entfug mir Fricker den Trug, zu tiefster Scham durchschaute sie mich. Ihren Willen muss ich gewähren. So nimmst du von Siegmund den Sieg. Ich berührte Albanis Ring, hier ich in das Gold. Der Flug, ich bitte nun mich, was ich liebe, muss ich verlassen. Fordern bin ich bitte, Kriegen verlassen. das Ende sorgt allmählich. Jetzt versteh ich den stummen Sinn des wilden Wortes der Waller. Wenn dir Liebe finstrer Feind zürnend zeugt einen Sohn, die Siegen Ende sorgt dann nicht. Jüngst vernahm ich die Mär, dass ein Weib der Zwerg bewältigt, es nutzt goldiger Zwang, es aß, es frucht, hegt eine Frau, es neid, es kraft, greist ihr im Schoß, was dir geb ich's zum Erbe.